Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio in dieser super schönen, warmen Sommernacht. Unser Thema heute Nacht heißt meine größte Niederlage. Und folglich heißt dann meine Frage an euch auch, was war bisher in eurem Leben eure größte Niederlage? Das kann etwas Berufliches sein. Das kann eine Liebesangelegenheit sein, eine Liebesaffäre. Es kann auch eine Krankheitsgeschichte sein. Was auch immer, wenn ihr mir von eurer größten Niederlage erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei für euch. Und kostenfrei auch für euch die Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anrufer heute Nacht, das ist Christoph und er ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Christoph. Hallo. Deine größte Niederlage. Ja, ich bin am letzten Donnerstag durch die Schauspielaufnahmeprüfung gefallen. In Köln. Die wievielte war es? Die erste. Ach, ich kenne Leute, die sind fünfmal durchgefallen, sind große Stars geworden. Ja, ich kenne Leute, die sind 15 Mal durchgefallen und nie angenommen das worden. In Köln hast du eine Schauspielprüfung gemacht. Ja, genau. Gibt es hier überhaupt eine große Schauspielschule? Ich bitte dich, Theater im Keller, da war Hella von Sinn, Til Schweiger, Gudrun Landgräbe, Manfred Degen. Aha, Hella von Sinn war da in der Schauspielschule. Ja, ja. Nicht, dass ich das wüsste. Steht groß im Prospekt drin. Ehrlich? Das war Hella? Wusste ich gar nicht. Durchgefallen, wie sah denn die Aufnahmeprüfung aus? Ja, also es ging über 3 Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, 3 Runden. Mhm. Die erste Runde habe ich meine 3 Rollen vorgesprochen. Mhm. Ödipus von Sophokles, dann Molière, der eingebildete Kranke. Mhm. Und Patrick Süskind, der Kontrabass. Also richtig schwere Kosten, ne? Richtig schwere Klopper, genau. Mhm. Und ich bin dann halt auch in die zweite Runde gekommen. Die waren ganz begeistert davon. Ich hatte noch ein kleines Gespräch mit denen. Ein paar Fragen gestellt, warum wollen sie Schauspieler werden und so weiter. Mhm. Warum willst du Schauspieler werden? Ja, einfach um mich zu verwandeln, um die verschiedenen Gesichter zu zeigen des Menschen. Also ich habe eigentlich nur die normalen Antworten gegeben, aber so ist es normal, ne? Mhm. Warum möchtest du die verschiedenen Gesichter des Menschen zeigen? Ja, weil ich selbst einfach, ne? Du weißt schon, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ich frage ganz normal. Nee, es ist wirklich so, dass, ich meine, wir Menschen wissen ja, dass es verschiedene Gesichter gibt. Warum möchtest du uns das dann noch zeigen? Weil ich einfach so viel in mir vogel, weil ich so eine lebhafte Fantasie habe. Ja. Und, einfach eine Person meine ganze Vorstellungskraft nicht ausfüllt. Und warum willst du uns das mitteilen, uns dem Publikum? Du Arme, du, es ist jetzt wieder wie eine Schauspielprüfung, ne? Ja, genau, frag mich was anderes, das ist doof. Na okay, ich erlöse dich. Wie ging's dann weiter? Erzähl mal. Du hast dann die 3 Rollen vorgesprochen, also Auszüge daraus aus den Rollen? Ja, genau, haben sie mich halt unterbrochen, sind drin auch mal. Und dann gab's diese Frage, warum wollen sie Schauspieler werden zum Beispiel? Ja, dann habe ich sie halt auf Japanisch begrüßt, weil ich halt angegeben hatte, Fremdsprachenkenntnisse Japanisch. Das fanden sie halt ganz lustig, haben sie gefragt, wann ich im Theater zum letzten Mal war, wer es inszeniert hat, wer die Schauspieler waren und so weiter. Alle möglichen Fragen. Aber da bin ich ja weitergekommen, das war gar nicht so spannend. Das hatte ich halt toll bestanden und war in der zweiten Runde am nächsten Tag. Und da war dann Improvisation, Tanz und Stimmübung angesagt. Mhm. Ja, das ging dann vielleicht ein bisschen in die Hose. Das erste war eben so ein Schuhplattler, den ich hinlegen sollte. Wie, dann sagen denn, sitzen die armen Schauspielschüler da und das Gremium sagt dann, machen Sie mal Schuhplattler? Ja, muss ich das vorstellen wie das Hohegericht. Also so sitzen die auch angeordnet da tatsächlich, die Kommissionsvorsitzende in der Mitte und ach, so weiter. Lieber Gott. Und dann kommt man halt so, wir kamen glaube ich zu 10 dann rein beim Tanzen. Es waren also ursprünglich 200 Bewerber und die zweite Runde sind glaube ich noch 40 gekommen. Und dann kam die Tanzlehrerin rein, hat uns ein paar Schritte vorgemacht und wir sollten sie dann alleine weitermachen. Hat sie natürlich sofort aufgehört, damit wir uns nicht an ihr orientieren können. Und ja, und hat die Kommission angefangen, ihre Hälse zu recken. Nach den ersten 2 Schritten hat sie angefangen, also wie Giraffen, sie sind aufgestanden, auf die Stühle, haben geguckt, haben jeden Schritt verfolgt. Mhm. Hinzu kam auch, dass bei mir anfing, meine Hose zu rutschen. Ich hatte eine Jogginghose an und der Bund war irgendwie, saß nicht ganz fest. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass so eine Tanzaction abgeht. Und die Leute um mich herum haben angefangen, die Beine hochzureißen. Und ich stand da so, ja, also du musst auch so über Kreuz machen, so richtig einen Schubplatz. Also das war der Punkt, wo du schon dann versagt hast. Das war der Punkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas läuft hier nicht rund und ich muss auch zugeben, mir ist mein Gesicht runtergefallen und ich habe es nicht wieder aufgehoben. So, jetzt hast du große Hoffnungen sicher da reingesteckt, ne, in diese Aufnahmeprüfung. Genau. Und das ist natürlich eine große Niederlage, kann ich verstehen. Vor allem, ich muss sagen, ich bin eine sehr ehrgeizige Person. Also bisher war alles in meinem Leben glatt gelaufen. Ja. Ich bin eigentlich schon jemand, der beim kleinsten... Ach, weißt du, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du auch mal so eine Niederlage erlebst. Wenn es bisher so glatt gelaufen ist, brauchst du auch mal eine Niederlage. Das macht dich nur groß, letztendlich. Ja, wahrscheinlich schon. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wie sind deine Pläne noch? Musst du die Wunden lecken im Moment? Na, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich ziemlich gut überstanden. Ich hatte auch viele neue Freunde gefunden während der Schauspielaufnahmeprüfung. Wie lange geht das mit Freunden? Also Freunde, gute Bekannte, wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben danach noch viel gemacht. Ich habe vielleicht in diesen 5 Tagen noch so viele Leute kennengelernt wie in Hamburg in 5 Monaten. Okay, wie geht's weiter? Also ich habe in 10 Tagen ein neues Vorsprechen in Wien beim Max-Reinhardt-Seminar. Und bin noch mal überlegen, ob ich da jetzt hinfahren soll oder nicht. Wie oder nicht? Warum nicht? Naja, ich meine, es kostet mich 800 Mark, das sind über 1000 Bewerber und es werden 15 genommen. Und momentan bin ich so ein bisschen am Knapsen mit meinem künstlerischen Selbstbewusstsein. Nein, Christoph, das ist genau der Punkt. Wenn du jetzt eine Niederlage erlebt hast, gerade im künstlerischen Bereich, ist das Falscheste, was man machen kann, den Schwanz einziehen und sich zurückzuziehen. Jetzt musst du wieder raus auf die Bühne und du musst es wieder versuchen. Ja. Nur so funktioniert es. Und wenn es da auch nicht klappt, musst du auch ein drittes Mal, wenn du diesen Beruf wirklich ergreifen willst. Ja, mir haben auch viele Leute gesagt, ich soll unbedingt weitermachen, die hätten mich so gut gefunden und so weiter. Hätte mir auch ein Dozenter nach der Prüfung gesagt. Und also ich würde sagen, du wirst nach Wien fahren und du denkst noch ein bisschen drüber nach, warum du dich der Welt mitteilen willst. Du bist ein sehr eitler Mann, ein sehr eitler junger Mann, der gerne auf der Bühne steht und sich beklatschen lässt von den Menschen. Ne, stimmt. Ja. Ja, das ist okay. Das musst du ja auch sein. Du musst jetzt euphorisch sagen, ja, ich bin verdammt eitel. Nur die richtig eitlen Menschen können gute Schauspieler auch werden. Ja. Und das ist eine der großen Triebfedern überhaupt in diesem Beruf, glaube ich. Ja, da könntest du recht haben, dass das vielleicht noch so ein bisschen fehlt. Also toi toi toi für Wien. Ja, super, alles klar. Alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Meine größte Niederlage, das heißt, so heißt unser Thema heute Nacht, wenn ihr mir von eurer größten Niederlage erzählen wollt. Das ist die Telefonnummer 0800 5678 111. Sebastian, 17 Jahre, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Sebastian. Was ist denn bei dir passiert? Und zwar habe ich letztes Jahr, bin ich an den Augen operiert worden. Und diese Operation ist sozusagen in die Hose gegangen. Was war denn das für eine Operation? Weswegen solltest du denn operiert werden? Ja, ich habe seit Geburt an angeborene Sehschwäche, sehr stark. Ich hatte plus 8,5 Dioptrie. Also das ist ziemlich stark, wenn ihr gerade sagt, ich weiß es ja nicht. Mir sagt das nicht so viel, das heißt... Also, nur um es zu verdeutlichen, ab 12,0 ist man ungefähr blind. Ach so. Das ist so der richtige Wert halt, dachte man mir, ne? Ich hatte also plus 8,0, 8,5 auf dem einen und 8,0 auf dem anderen, so. Und dann sollte ich operiert werden, das hieß also... An beiden Augen, ne? An beiden Augen, ja. Mit Laser. Und es hieß also, dass wenn die Operation gut verläuft, dass dann, dass ich dann halt besser sehen kann. Das heißt, dass es dann auf plus 4,0 und plus 4,5 vermindert wird. Also eine erhebliche Verbesserung, ne? Ja, eine erhebliche Verbesserung, haben die mir versprochen. Und ich habe mir da so ziemlich große Hoffnung gemacht. Ich habe in die Operation sehr große Hoffnung gesteckt. Ich bin davor jeden Tag in die Kirche gegangen, habe jeden Tag gebetet und so, dass es also gut geht und so. Und es ist halt nicht gut gegangen. Was ist denn schiefgelaufen? Ja, es war so gewesen, es war ja mit Laser die Operation und ich habe zusätzlich zu der angewohnten Sehschwäche noch eine Hornhautverkrümmung. Und ja, diese Hornhaut war halt noch im Weg. Die ist halt zerstört worden und dadurch auch noch etwas dahinter, also sprich vor der Linse noch ein etwas halt im Auge. Also man hat mir das nicht genau erklärt, was da jetzt noch. Was hat das denn jetzt für eine Folge für dich? Dass du noch schlechter sehen kannst als vorher? Ja, ich habe noch eine Dioptrien schlechter jetzt wie vorher. Noch eine schlechter? Ja. Und ist jetzt für alle Zeiten ausgeschlossen, dass man das vielleicht nochmal operieren könnte? Ja, leider. Das heißt, du musst dich jetzt damit abfinden, dass du Zeit deines Lebens so schlecht siehst? Ja, und ich habe eine Brille. Das ist halt, die Brille ist das Schlimme. Ich sag mal, wenn die Brille nicht so schlimm aussehen würde, ging es eigentlich noch. Aber wahrscheinlich so ein Riesending mit so ganz dicken Gläsern, ne? Ja, das sieht dann halt so aus, in der Mitte ist nochmal so ein runder Kreis und das sieht dann so aus, als, Gott, ich bin jetzt nervös, wenn du in so ein Fernglas reingehst, rückwärts jetzt, ne, so sieht es halt aus und dann sind meine Augen halt. Kann man dafür keine Kontaktlinsen herstellen, für so ein Krankheitsbild? Also, es war so, ich wollte weiche Kontakte haben, weil die harten haben meine Augen nicht angenommen. Mhm. Die haben also, die sind mir immer direkt wieder raus. Also meine Augen haben dagegen, das gibt es, haben die mir gesagt, eine Allergie gegen harte Kontaktlinsen. Mhm. Aber vielleicht entwickelt sich ja da in den nächsten Jahren irgendeine eine andere Technik. Das ist meine große Hoffnung. Mhm. Und man hat mir auch gesagt, dass es vielleicht sein kann, wenn sich diese Technik gut entwickelt, dass man vielleicht diesen Fehler, den die gemacht haben, eventuell nochmal gut machen könnte. Aber operativ dann? Operativ dann, wieder mit Laser. Mhm. Nur ich weiß nicht, ob ich jetzt, wo ich mich da einmal jetzt hingelegt habe und nochmal. Ob ich mich da jetzt nochmal hinlegen soll, weil ich nicht weiß, was dann wieder passiert. Nun ist das Ganze, wann war diese Operation? Letztes Jahr im August. Letztes Jahr im August, es ist ja alles auch noch sehr frisch und du bist erst 17 Jahre alt. Ja. Und die medizinische Entwicklung hat solche Fortschritte zu verzeichnen, dass vielleicht in 10 Jahren die Risiken relativ oder ganz gering sind, oder wirklich minimal sind. Das könnte ja wirklich eine Hoffnung für dich sein. Ja, eventuell. Nur weißt du, das ist immer noch dieses innere Gefühl, was wäre, wenn es wieder schief geht. Aber wacht erstmal ab. Das, wie gesagt, das ist noch so frisch. Vielleicht in 10 Jahren hat sich auch dein Empfinden völlig verändert. Kann sein. Als du da rauskamst aus dieser OP und als es dann klar war, vielleicht nach einer gewissen Zeit, nachdem dann der Augenverband weg war, stürzt da nicht eine ganze Welt zusammen, wenn man mit einer solchen großen Hoffnung da reingegangen ist? Also für mich ist schon eine Welt zusammengebrochen, ja, weil mein großer Traum war es eigentlich, Fußballspieler zu werden. Kannst du jetzt vergessen. Ja, das kann ich jetzt vergessen, weil ich meine, wenn es geklappt hätte, mit 4,0 wäre kein Problem. Hätte ich mir Kontaktlinsen machen lassen, hätte ich gespielt, aber ich kann das für ewige Zeiten vergessen. Gibt es irgendwie wird der Arzt irgendwie zurecht? Ja, die Klage, die läuft noch. Und zwar ist es so, dass ich ein Gutachten dann hatte stellen lassen. Weil mein Vater war also auch sehr böse gewesen, weil die Operation hat natürlich auch eine Menge Geld gekostet. Mein Vater, der macht das nichts aus, wenn mir das hilft, aber er hat halt eine Menge Geld reingesteckt und dafür ist es schiefgelaufen. Es kann also sein, dass er zur Rechenschaft gezwungen wird. Ja, also mein Vater hat Klage eingereicht über unseren Anwalt. Ja, und die Klage läuft jetzt halt und das geht halt nicht so schnell. Und kriegst du vielleicht Kohle, aber letztendlich ist dir natürlich damit auch nicht geholfen, ne? Aber das wär schon eine Genugtuung, wenn zumindest da... Ich möchte, dass er irgendwie verbannt wird, dass er das nicht nochmal macht. Dass das nicht noch irgendwie mal passiert, weil verstehe. Ich jetzt weiß, wie schlimm das ist, wenn so eine Welt zusammenbricht und wenn man dann... Also Sebastian, ich kann das gut wirklich mir gut vorstellen, dass man ja erstmal bedient ist, wenn man sowas hinter sich hat. Aber vielleicht ist es wirklich in 5 oder 10 Jahren ganz anders. Du denkst anders darüber und vielleicht gerätst du an einen wirklich ganz tollen Arzt, der es dir auch erklärt, dass die Risiken minimal sind. Das hoffe ich und wünsche ich sehr für dich. Wie sind denn jetzt deine Berufswünsche? Was planst du zu machen? Also ich habe jetzt die 10. Klasse abgeschlossen. Die 10. Klasse? Ja, 10. Klasse jetzt abgeschlossen. Ja, und möchte jetzt eine Ausbildung anfangen zum Hotelfachmann. Und das geht auch mit der Sehschwäche, die du hast. Ja, man sagt mir, also es kommt da nicht drauf an, wie man aussieht, sondern wie man mit den Menschen umgeht. Mhm. Weil, dass ich nicht gerade toll auf die Brücke, ist klar, aber es gibt auch im Hotel ziemlich viele Jobs, die also, sag ich mal, quasi hinter den Kulissen sind. Wo ich mich also nicht so jetzt, wobei das eigentlich für mich das Schlimmste ist, weil ich eigentlich den Job des Hotelfachmanns machen wollte, weil ich gerne mit Leuten umgehe. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass man vielleicht auch mal irgendwann einfach Brüllen erfindet, wo es nicht mehr so krass ist. Ja, genau, oder sowas, genau, dass solche Erfindungen gemacht werden. Da sehen wir schon geholfen, da würde ich mich schon freuen. Ja. Also, es ist ja auch so in der Schule, da reden die auch immer, da hänseln die ja auch immer darüber, wenn die mich dann sehen. Und haben wir früher auch gemacht, tut mir heute super leid. Ja, Kinder sind ja bescheuert manchmal, ne, und grausam und haben überhaupt kein Feingefühl. Wenn ich daran zurückdenke, wen wir damals so gehänselt haben, so im Alter von 10, 12 oder so, da schäme ich mich heute wirklich noch für. Also. Ja, gut, okay, ich habe früher auch andere Kinder gehänselt wegen irgendwie solcher Sachen oder wegen Aussehen. Und jetzt, wo es bei mir selber so ist, vorher die Brille war nicht so schlimm, die war noch nicht so, aber jetzt, ne? Sebastian, ich wünsche dir alles, alles Gute und mit den besten Hoffnungen, was die Medizin anbelangt oder auch was die Optikgewerbe anbelangt. Ja, vielleicht kriegst du eine gute Brille. Alles Gute. Ja, wie sieht es aus dem Autogramm? Das können wir dir schicken. Die anderen bitte tagsüber diese Nummer anrufen. Okay? Sebastian, auf Wiederhören. Hau rein, ciao. Ich hau rein, tschüss. Auch 17 Jahre. Jana, ich habe bestimmt hier 35 Grad, glaube ich. Mensch, Jana, ich schwitze mich tot und dusselig hier. Also, Jana. Ja, moin, Jürgen. Guten Morgen. Auch eine große Niederlage schon erlebt. Oh, ja, doch. Erzähl sie mir. Pass auf, Jürgen. Ich bin 17, war bis vor knapp einem halben Jahr noch mit einem 41-Jährigen zusammen. Mit einem 41-Jährigen? Ja, das ist aber noch nicht, das ist nur die Einleitung. Ich ahne das schon, ja klar. So, und dieser Mensch, den habe ich abgöttisch geliebt. Am Tag unserer Verlobung hat er mich nicht blicken lassen. Kurz darauf habe ich erfahren, dass er eine neue hat. Und er hat mich halt auf Bühnen gebracht zum Singen. In Clubs in Hamburg und Berlin und so. Was für Clubs sind das? Oh, das ist von einer ganz kleinen Bar bis zum Pub, bis zum angesagten Dance-Club, alles gewesen. Und was hast du da gesungen? Was für ein Stil? Rockballaden. Rockballaden. Ja, so à la Roxette, weißt du? Ja, weiß ich. Und, naja, dann, ja, wie das halt so ist, man kriegt einen leichten Höhenflug. Also du warst schon erfolgreich und das Publikum hat dich akzeptiert und auch bejubelt. Ja. Ja. Ja gut, ich denke mal, die Herrschaften, die mich akzeptiert haben, haben auch nur auf meine Maße geschaut. Aber es ist mir letztendlich egal. Auf jeden Fall habe ich mit Hilfe meines damaligen Freundes ein, zwei Banken betrogen. Banken betrogen? Ja, damit für ihn? Für mich. Ich habe Konten auf meinen Namen eröffnet. Wir haben meinen Personalausweis gefälscht und so weiter und so fort. Aber er hat dich dazu animiert und du hast es letztendlich für ihn getan. Nee, nee, das war schon mein Wunsch. Warum? Weil ich, ja, ich sag's mal so, wie es ist, ich bin geldgeil. Was bist du? Geldgeil. Geldgeil. Und naja, nun habe ich 30.000 Mark Schulden. Wo ist jetzt die große Niederlage? Die Liebesgeschichte? Oder die Schulden? Die Schulden. Also der, dieser Mann hat mit damit, dass du dich verschuldet hast und dass du da auch kriminelle Sachen gemacht hast, der hat damit eigentlich nichts zu tun. Nein, es ist der Sinn gewesen, dass ich für ihn hauptsächlich das Geld ranschaffe. Und es war halt so, dass ich dann die Banken meine Kredite überzogen habe. Ich habe mir hier mal Geld geliehen, da mal Geld geliehen. Aber du hast es, wir halten das nochmal fest. Du sagst, du hast das Geld für ihn herangeschafft und du hast diese Betrügereien für dich gemacht. Ja, und das restliche Geld ging an ihn. Bitte? Der Rest, das restliche Geld? Ging an meinen damaligen Freund. Das ging an den damaligen Freund, ja. Und naja. Aber ich finde es trotzdem eine komische Geschichte, die mir gar nicht so eingängig ist. Wenn du da schon aufgetreten bist mit deinen 17 Jahren und Erfolg hattest, das heißt, du hast Gage bekommen und auch schon gut Geld verdient. Das musste ich alles an ihn abtreten. Du musstest das an ihn abtreten? Also hat er doch irgendwie damit was zu tun? Ja. Warum musstest du das denn alles an ihn abtreten? Weil er mich teilweise unter Druck gesetzt hat, aber auch nur teilweise. Wie? Es war halt so, dass ich tierisch geldgeil bin und war. Und dass er mir gedroht hat, er zerrt mich von der Bühne und ich krieg keine Auftritte mehr. Wie viel Geld hat er, deine gesamten Gagen immer ganz genommen oder hat er dir ein paar Mark gelassen? Er hat mir so 100-200 Mark davon übrig gelassen, ja doch. Wie viel hast du pro Auftritt bekommen? Das war unterschiedlich, das lag zwischen 1.000 und 3.000 Mark. Sind denn diese Betrügereien, die du da jetzt begangen hast mit der Bank, mit den Banken, ist das all aufgeflogen? Ja, ich habe eine Gerichtsvorladung gehabt. Ich habe bis zum 1. Januar nächsten Jahres Zeit, das Ganze abzubezahlen. 30.000 Mark? Ja, frag mich nicht wie. Ja, Stange Geld für ein 17-jähriges Mädchen? Genau. Dann war der Gerichtsvollzieher schon bei mir persönlich, bei meinen Eltern nicht, sondern bei mir, mein ganzes Zimmer leer geräumt, da ich noch bei meinen Eltern wohne. Mensch, was sagen deine Eltern denn dazu? Die sind doch wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, oder? Die haben mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin und ich habe es denen bis heute noch nicht ganz gesagt. Und die geben sich damit zufrieden? Nee, das nicht. Ich werde jeden Tag gefragt und jeden Tag gehe ich ihnen aus dem Weg und was machst das du ist denn? Schon krass. Was machst du so? Bist du noch Schülerin auch? Ich habe am 7.7. meinen Abschluss. Wirst du haben, jetzt in diesem Jahr. Mhm. Welche Klasse? Zehnte. Zehnte Klasse. Und dann, wie geht's dann weiter? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, die 30.000 Mark wirst du gar nicht zusammenkriegen können. Ja, und dann denke ich mal, warten die schwedischen Gardinen. Mhm. Und die 8. Mhm. Die 8? Was heißt die 8? Handschellen. Die 8 Handschellen? Du redest so selten. Was heißt die 8? Ach so, ich verstehe jetzt, ja. Ja. Und der Freund ist auch weg? Der hat dafür gesorgt, dass ich keine Auftritte mehr kriege in den Clubs, wo ich schon so einigermaßen bekannt war. Mhm. Aber du hast auch keine Beziehung mehr zu ihm? Außer Anrufe von ihm, von wegen, ich mach dich fertig, du... Mensch, Jane, das ist ja eine schreckliche Geschichte mit deinen 17 Jahren, dass du dich da so schon reinverstrickt hast in eine solche Szene und eine solche Welt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt raushört, aber ich bin fertig mit den Nerven. Mhm. Jetzt möchte ich auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen, den du zweimal so plakativ herausgestellt hast. Du bist geldgeil. Ja, bin ich auch. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Geld hat eine magische Anziehungskraft auf mich. Beziehungsweise, was heißt das Geld? Das Geld brauche ich nur, um mir Sachen zu kaufen. Mhm. Weil ich hatte mit 13, 14 Jahren Kleptomanie. Mhm. Aber vielleicht könnte dieser Vorfall oder diese Vorfälle dich ja da auch ein bisschen mal zum Nachdenken bringen. Du hast dich ja jetzt durch deine Geldgeilheit ganz schön reingeritten, ne? Ja, ich bin jede Nacht am Nachdenken. Ich bin wirklich nur noch am Heulen. Ich bin jetzt schon wieder den Tränen nah. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Geld aufbringen soll. Nein. Ich bin wirklich fertig. Ich habe schon mehrmals an Selbstmord gedacht. Ja, das ist ja auch keine Lösung, ne? Das ist ja eher die feige Nummer. Ne? Ich bin auch zu feige dafür, es zu tun, um es ganz ehrlich zu sagen. Da bist du jetzt teilweise selbst reingeschlittert und teilweise selbst schuld, vermute ich. Und sagst du ja selbst auch. Das heißt, jetzt musst du auch die Suppe auslöffeln, wie auch immer, ne? Ja, ich meine, ich mache jetzt schon Jobs nebenbei. Ich habe 3 Jobs nebenbei. Mhm. Ich bin jetzt vor einer Stunde erst wiedergekommen. Mhm. Ich war arbeiten, ich kellnere abends noch. Nur so geht das dann ja auch, ne? Alles. Und ich habe tagsüber wieder Schule. Ich bin teilweise in der Schule ein. Ich bin fertig. Mhm. Ich kann nicht mehr. Jana, die größte Niederlage. 30.000 Mark Schulden, der Freund ist weg und die Welt ist am Zusammenbrechen, ne? Du wirst das schon irgendwie schaffen. Und vielleicht alle Dinge, auch die... Ja, natürlich wirst du es schaffen. Alle Dinge haben ja auch ihre guten Seiten, auch die schlimmen. Vielleicht lernst du da schon einige Dinge raus für dich in deinem Leben, dass dir das, wenn du 20 bist oder etwas älter bist, nie wieder passieren wird. Du wirst ja schon irgendwie... Wenn ich mal 20 werde. Ich glaube es schon. Du bist eine junge, attraktive Frau. Du kannst singen, offensichtlich, also wirst du es auch schaffen. Und hast Talent. Also was attraktiv nimmst du bitte gleich zurück, das ist für mich eine Beleidigung. Warum? Das ist ein anderes Thema. Also ein anderes Thema, okay. Aber du bist eine nette junge Frau und du hast Talente, also wirst du es auch schaffen. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Ja. Alles Gute, Jana. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Heinz. Und Heinz ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Heinz hier. Ja. Moin, moin. Deine große Niederlage war? Ja, eben. Ja, kurz vor 3 Stunden. Vor 3 Stunden? Ja, genau. Was ist denn geschehen? Ja, meine Freundin ist mir fremdgelaufen. Seit 1,5 Monaten schon. Meine Mutter war gerade im Briefkasten unten. Da lag der Verlobungsring drin. Mhm. Also sie ist seit 1,5 Monaten weg? Ja. Du weißt nicht wo? Doch, nee. Sie hat mich betrogen. Seit 1,5 Monaten wie mein Arbeitskollege. Mhm. Und wo ist sie seit 1,5 Monaten? Bei dem Arbeitskollegen oder wie? Ja. Mhm. Und jetzt liegt, vor 1,5 Stunden hat deine Mutter den Ring im Briefkasten gefunden, den Verlobungsring. Wie lange wart ihr denn zusammen? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre. Und wann fing das an mit dem Arbeitskollegen? Ich vermute mal 1,5 Jahre schon. Das lief also... Der kam auch nicht mehr so nach hier und so. Mhm. Das lief also eine ganze Weile parallel zu eurer Beziehung auch. Ja, weil er ist noch selber noch verheiratet, ne? Hat 3 Kinder und alles. Und, wie ist es dir zumute jetzt? Boah, total mies, ne? Mhm. Aber ich meine, du bist ja nun schon ein bisschen vorgewarnt, ne? Und 1,5 Monate geht das hin und her ja schon so. Lange weißt das. Hängst du denn immer noch an der Frau? Ja, klar. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, deswegen, dass sie jetzt weggehen, abgehauen ist. Ich wollte sie so richtig schön, ja, ne? Mhm. weil wir wohnen hier in Altbau. Ich meine, hier wohnen mehrere Familien drin. Ich mache jetzt hier keinen Terrain. Habt ihr denn, habt ihr zusammen gewohnt? Ja. Ja, in dieser Wohnung, in der du jetzt bist. Mhm. Mhm. Ja, du sagst, du weißt es auch nicht. Vermutlich ist sie nicht mehr an dir sehr interessiert, Heinz, und liebt dich nicht mehr. Wir haben gestern Abend noch zusammen geschlafen miteinander. Ach, ihr habt doch noch Kontakt. Ich dachte, sie wäre jetzt seit anderthalb Monaten weg. Ja, aber sie war gestern Abend nochmal hier, wollten mal drüber sprechen und alles. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass sie einen neuen Freund hat und mein bester Arbeitskollege, auch mein Turnkumpel. Was hat sie dir gestern erst erzählt? Nee, eben. Vor drei Stunden. Nee, jetzt verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Gerade habe ich so verstanden, dass du seit anderthalb Monaten weißt, dass sie einen, dass da was läuft, dass sie weg ist. Nicht. Und das war nicht. Ich habe eine Ahnung gehabt, aber nicht mein bester Freund. Mhm. Und das weißt du jetzt ganz klar erst seit gestern, oder wie? Nee, heute Abend. Hast du heute Abend auch nochmal mit ihr gesprochen, oder wie? Ja, sie kam rein, hat zwei große Koffer bei gehabt. Ich habe erstmal durchgeguckt, ne? Ah, das hast du nicht erzählt, kann ich ja nicht wissen. Du hast gerade erzählt, dass nur der Ring im Briefkasten lag. Ja, hat meine Mutter eben gefunden. Ja gut, aber ich wusste ja nicht, dass sie heute Abend nochmal bei dir war. Ja, sie hat seine Klamotten abgeholt. Mhm, mhm. Er stand im Haus nur. Mhm. Ja, denke ich. Tschüss und noch wiedersehen. Mhm. Harte Sache. Harte Sache, aber jetzt sind deine Karten wahrscheinlich sehr schlecht, ne? Vermute ich mal. Ja, klar. Mhm. Wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Mhm. Wie hast du denn vorhin reagiert, als sie da mit dem Koffer vor der Tür stand und die Sachen holen wollte? Ja, ich war erstmal geschockt. Ich wollte nie los. Hast du geschrien oder warst du traurig? Hast du geheult oder was? Ja, ich war traurig, ne? Mhm. Willst du Kontakt mit ihr nochmal aufnehmen die nächsten Tage? Ja, ich schätze mal morgen, übermorgen erstmal. Mhm. Weil ich will das morgen mal relaxen. Mhm. Ja, lass mal vielleicht ein bisschen, die Sache sich ein bisschen beruhigen, vielleicht übermorgen. Ja, klar. Und dann rufst du nochmal an und dann müsst ihr mal weiter gucken. Ja? Okay. Alles Gute. Jo, bye bye. Tschüss. 1.27 Uhr. Wir machen jetzt noch keine Pause. Jetzt kommt nämlich erstmal die Silvia dran. Und Silvia ist 21 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silvia, einen kleinen Räusper vorher. Ja, ja. Damit wir auch klar reden können. Ich bin heute nicht so gut gelaunt. Das ist bei dem Thema auch eher angesagt. Es passt bei mir so ein bisschen ganz gut heute. Ich bin durchs Abi gefallen und nicht so doll, ne? Mm. Wir haben uns davor schon so, weiß nicht, vor einem Monat unterhalten über Big Brother und Silvia. Weißt du, ich weiß nicht, ob dich, kann dich bestimmt nicht erinnern, aber... Ich habe dir empfohlen mitzumachen, ne? Genau, ja. Genau. Okay. Da war ich noch so gut drauf. Da warst du wunderbar drauf. Ich habe ja mein Abi geschrieben gehabt. Und, ja. Jetzt bist du durchgefallen. Ja, ich war super froh, dass es vorbei war im Prinzip. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr drauf. Aber durchs Abi fällt man ja irgendwie nicht so völlig ungeahnt. Ja, eben. Ne? Ja, nee, dann stimmen die Vornoten schon nicht. Ja, ja. Wie war denn das bei dir? Ja, es war bei mir immer so, alle haben gesagt, du schaffst das, du machst das und immer mich dahin. Und ich wollte eigentlich immer gar nicht. Ich bin nicht doof oder sowas, aber irgendwie... Mit welchen Vornoten bist du denn reingegangen ins Abi? Ja, nicht so doll. Doch, war nicht so doll. 4 Punkte oder so. Mhm. Und jetzt, woran ist es hauptsächlich gescheitert? An welchen Fächern? Ja, so insgesamt alles. Also auch mündlich war nicht so toll. Also ich war... Rundherum durch alle Fächer, in denen du geprüft wurdest, hast du... Ja, war nicht so toll alles. Was sind deine Hauptfächer? Das war Englisch und Deutsch. Mhm. Mhm. Jetzt steht Silvia da und hat kein Abitur. Ja. Und sie hatte schon damit geplant, ein Abitur zu haben, oder? Ja, also na klar, man hat gehofft, aber ich wusste schon irgendwo. Wie viele sind durchgefallen bei euch? Doch, also es war ziemlich heftig. Also viele müssen jetzt nachgeprüft werden und ja, also so durchgefallen, also das erfährt man eigentlich gleich. Es ist ja erstmal total hektisch da und... Weißt du, was mich wundert, ist, dass du sagst, ja, bei allen Fächern, man hat doch immer irgendwelche Sachen, wo man ganz gut ist und dann gibt es Fächer, wo man wirklich dann völlig abkackt. Gab es denn nicht zumindest einfach, in dem du... Ja klar, Deutsch hätte ich jetzt auch voll, also weil ich da auch so ein bisschen... Ahnung habe, da hätte ich also mündlich was machen, punkten können noch oder so, aber... Wer war denn Johann Wolfgang von Goethe? Ja, ein großer Künstler. Ein großer Künstler? Was, ja, ja. Was hat er für Kunst gemacht? Ja, die ganzen Stücke und so, aber ich wirklich, ich bin da so ein bisschen irgendwo weit weg. Ich kann das nicht mehr. Er ist weit weg. Weißt du denn ein Stück noch von ihm oder das berühmte? Ja, klar, das sind die großen Werke, die Laien des jungen Werther, oh, ja, da habe ich ein Referat gemacht und alles. Wunderbar, 2+ schon. Die Leiden des jungen Werthers sind natürlich, ist natürlich auch ein Roman für die jungen Leute und für junge Mädchen. Das ist sehr gefühlsbetont, ne? Sehr traurig. Da kann man sich identifizieren mit Liebeskummer und so. Silvia, und nu, was jetzt? Ja, ich bin so am Überlegen. Ich weiß es nicht. Ich arbeite jetzt auf der Expo so ein bisschen. Mhm. Bin ich auch nicht so, aber es ist schön natürlich. Man muss hingehen, ne? Ich bin aus Hannover und also nur Werbung machen. Nur Werbung machen, aber wahrscheinlich arbeitest du da auch nicht mehr lange, weil die alle rausgeschmissen werden, die Leute. Nee, also ich bin da sicher. Du bist da sicher? Mhm. Untergebracht. Ja, also die Frage ist jetzt, willst du, kannst du eine Nachprüfung machen oder ist es so schlimm, dass du das die ganze Jahr... Nee, möchte ich einfach nicht mehr. Möchtest gar nichts, gar nichts. Also ich habe schon genug, ich... Irgendwie nee. Ja, aber du musst auch eine berufliche Perspektive für dich ja, irgendwie ich bin jetzt, ich glaube Hotelfachfrau mal wieder. Mhm. Habe ich schon einmal gehört bei euch. Ich meine, du hast natürlich jetzt die Fachhochschulreife. Genau. Ne? Genau, Fachhochschulreife. Ja. Da kann man ja auch viel mit anfangen. Ja, ich habe noch keine Ahnung so richtig. Lass dich mal gut beraten und vielleicht wird auch noch was Anständiges aus Silvia. Mhm. Vielleicht auch eine Schauspielerin. Wird auch Schauspielerin. Schauspielerin, ja. Mhm. Auch nicht schlecht. Wie war das? Hattest du dich jetzt eigentlich... Hört sich alles toll an, klar, aber... Das ist auch sehr schwer. Hattest du dich eigentlich beworben für die nächste Staffel vom Big Brother? Nein, ich weiß so... Ich denke, das soll... Also weil bei mir im Leben ist alles so spontan auf mich zugekommen. Immer. Ja. Immer so alles ziemlich leicht gekriegt, so. Ja, ja. Auch so ein Fall. Die erste große Niederlage dann im Leben, ne? Kann man so sagen, die offizielle, ja. Silvia, wie auch immer, deine Entscheidung steht fest, du machst keine Nachprüfung, du wirst dich jetzt irgendwie ins Leben hineinwerfen und dafür wünsche ich dir alles Gute. Schlag dich mal gut durch. Mach ich. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 33 Sekunden und jetzt gibt es unsere kleine Pause. Nur 32 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema meine größte Niederlage. Der deutsche Fußball hatte heute ja auch vielleicht die größte Niederlage seiner Geschichte, das kann ich gar nicht beurteilen, aber schon eine heftige Niederlage. Meine Frage an euch, was war eure größte Niederlage in eurem Leben bisher? Das kann, wie gesagt, wir haben ja gerade schon ein paar Beispiele gehört, was Berufliches sein. Es kann aber auch was ganz Privates sein, was Emotionales, eine Herzensangelegenheit. Es kann sich auch um eine Krankheit handeln oder ein Spiel. Vielleicht habt ihr mal sehr investiert irgendwo oder habt auf einer Spielbank oder wo auch immer sehr viel Kohle verloren oder gewettet oder sowas. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Marlene, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Marlene. Was war deine größte Niederlage? Ja, meine größte Niederlage war, dass ich nach 32 Jahren Ehe meinen Mann an einen Mann verloren habe. Nach 32 Jahren? Nach 32 Jahren, ja. Wann war das? Das war vor einem Jahr. Also auch noch recht frisch das Ganze? Auch noch recht frisch, ja. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Mein Mann hat in den neuen Bundesländern gearbeitet, kam nur zum Wochenende nach Hause. Mir ist eigentlich nie was aufgefallen, ich habe auch nie daran gedacht und es war, dass er seine Kündigung bekommen hat und schon einen Teil seiner Wäsche mitbrachte. Das war, also ich weiß es noch wie heute, auf dem Pfingstmontag. Ich wollte morgens noch, er war zum Knobeln, bevor ich ihn abhole, wollte ich noch die Wäsche waschen, mache eine Jacke auf und denke, na, was knistert da? Und sehe einen Zettel mit einer Partnervermittlung für Männer. Vorher hatte er zweimal schon einen jungen Mann hier mit hingebracht als Arbeitskollege. Getarnt? Getarnt, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Und hat gesagt, ja, er wollte gerne mal Osnabrück kennenlernen, sagt schon, ach, das ist auch ein ganz armer. Und dann, wir waren eigentlich immer ein offenes Haus. Ich sag, naja gut, dann bring ihn halt mit, kann ich auf der Couch schlafen. Und er war auch sehr bemüht, er brauchte also auch zu der Zeit keinen Mittagsschlaf, den er sonst immer hielt. Und rannte mit ihm rum, und aber ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Hast du diesen Zettel mit der Partnervermittlung für Männer? Habe ich unter anderem den Namen dieses jungen Mannes gefunden. Hast du ihn dann damit konfrontiert? Dann, ja, ich habe mir also erstmal nichts anmerken lassen. Ich habe ihn abgeholt, habe auch anders lustig gemacht, wie wir dann hier waren. Dann habe ich erst überlegt, wie sagst du es ihm, und ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendein dummes Wort, da ist mir der Kragen geplatzt, habe ich ihm den Zettel gezeigt und habe gefragt, ob er mir das wohl erklären könnte. Und? Nein, das könnte er nicht, und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, wie das in deine Jacke kommt, nein, das wüsste er auch nicht. Dann habe ich ihm nur gesagt, ich gebe ihm eine Viertelstunde Zeit, um ihm eine Erklärung zu geben. Er brauchte aber sehr viel länger und kam dann und meinte, er müsste dann mal mit mir reden, und er wäre eigentlich schon immer schwul gewesen. Da ist für mich natürlich eine Welt zusammengekommen. Er hat zu dir gesagt, er wäre eigentlich schon immer schwul gewesen und war 32 Jahre mit dir verheiratet. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben drei Kinder, drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. Wie war denn überhaupt eure Sexualität in den 32 Jahren? Ja, eigentlich zu Anfang ganz gut, ganz normal. Ich muss sagen, ich habe auch nie was anderes kennengelernt. Er war mein erster Mann. Ach so. Ich hatte auch so keine Erfahrung, für mich war das eigentlich alles so in Ordnung. Gut, es gab mal Krisen, und ja, zum Schluss muss ich sagen, war es eigentlich mehr so ein Nebeneinanderleben. Du bist 54, ist er auch in dem Alter in etwa? Mein Mann ist 56. 56. Ja. Also es gab in der letzten Zeit, habt ihr kaum oder gar nicht mehr miteinander geschlafen. Genau. Und du hast in diesen Jahren niemals, aber auch nicht andeutungsweise, so etwas gedacht oder ihn mal heimlich beobachtet, dass er einen Mann nachguckt oder so? Nein, mir ist nie was aufgefallen. Hat er denn in diesen 32 Jahren dich betrogen mit Männern? Nee, mit Frauen, witzigerweise. Mit Frauen? Mit Frauen. Und seit wann ist er für sich dann erst zu der Entscheidung gekommen, oder zu der Überzeugung, ich muss es dann halt auch tun, wenn ich so empfinde? Ja, angeblich wäre es gekommen, weil er da hinten alleine war, und da wäre das halt alles wieder aufgebrochen. Er hätte das immer unterdrückt, er hätte gemeint, das wäre vielleicht heilbar. Und also ist das noch gar nicht so lange her, dass er dann mit Männern was angefangen hat? Nein. War das denn diese Verbindung da in Ostdeutschland, war das seine erste Männererfahrung? Nein, angeblich in jungen Jahren, 13, 14, 15, wäre das so gewesen. Ja gut, aber das ist ja Pubertät, da haben ja viele solche Erfahrungen. Und das, ja, habe ich ihm auch gesagt. Gesagt, dann wäre ich ja nur ein Deckmäntelchen gewesen all die Jahre. Nein, das wäre also nicht so gewesen. Hat er, ich weiß nicht, wie offen er dann mit dir darüber geredet hat. Hat er denn in all den Jahren, in diesen 32 Jahren, sich letztendlich heimlich nach einem Mann gesehnt? Das weiß ich nicht. Wenn dieses Thema kam, wenn mal was im Fernsehen kam, er hat sich also tierisch aufgeregt, was unmöglich ist. Aber Männer und Männer, das wäre ja eklig. Das sind die Schlimmsten, die sich darüber aufregen und die sind selbst. Ja, er hat sich also immer tierisch darüber aufgeregt. Ne? Ich muss sagen, wie ich dann dahinter gekommen bin, also für mich ist wirklich eine Welt zusammengekommen. Das glaube ich. Einmal wahrscheinlich, weil es so überraschend war. Und zum anderen sicher auch, weil es so ein Betrug ist. Ne? Ja, ich habe mich also beschissen gefühlt, von hinten bis vorne. Wahrscheinlich gehen so Gedanken durch deinen Kopf. Es sind ja 32 Jahre, das muss man sich ja vorstellen. Wie oft hat der vielleicht beim Sex mit mir an einen Mann gedacht? Ne? Ja. Oder sowas, ne? Es ist eine ganz große Unaufrichtigkeit, ne? eine Lebenslüge letztendlich von seiner Seite aus. Ne? Ja, das war es auch. Und ich muss sagen, ich habe also das erste Vierteljahr war ich auch in Therapie, also es ging einfach nicht. Ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen, zumal er unsere sehr tolerante Meinung über diese Leute kannte, weil ich immer gesagt habe, jeder muss nach seiner Fassung selig werden. Also du hattest eine tolerante Meinung und er hatte keine tolerante Meinung. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du sagst, die Kinder sind erwachsen. Meine Kinder sind erwachsen. Wissen die Bescheid? Meine Kinder wissen Bescheid. Und was haben die gesagt? Das war für die doch wahrscheinlich auch. Meine Söhne haben sich von ihm total losgesagt, für die gibt es keinen Vater mehr. Und meine Tochter, sie ist eigentlich gelassen, sie ist verheiratet, wir haben einen Enkelsohn. Sie sagt, er ist mein Papa, er ist der Opa meines Kindes. Sie hält auch noch den Kontakt aufrecht mit ihm. Haben die Söhne sich losgesagt, weil sie ihn letztendlich bestrafen wollen für diese große Lebenslüge? Oder haben die sich losgesagt, weil sie auch damit nicht zurechtkommen, dass ihr Vater schwul ist? Damit kommen sie nicht zurecht. Mit dem Letzten? Mit diesem Schwulsein kommen sie überhaupt nicht zurecht. Wie alt sind die Söhne? Mein Sohn ist 30 und 23 und meine Tochter ist 32. Hast du heute noch Kontakt zu deinem Mann? Ja. Hast du? Ich habe Frieden geschlossen. Ich habe also wirklich Frieden. Wir haben am Anfang also uns wirklich unheimlich gefetzt. Mhm. Es ging um Unterhalt, da ich einen kranken Rücken habe, also auch nicht arbeiten kann. Mhm. Jetzt aber leider wieder 2 Tage die Woche arbeiten gehen muss. Die Rente ist abgelehnt und von irgendwas muss ich leben. Mhm. Ich bekomme nämlich keine Sozialhilfe, da ich 14 Mal über dem Satz liege und mit seinem Unterhalt auskommen muss. Das heißt, er zahlt Unterhalt? Er zahlt Unterhalt, das habe ich per Rechtsanwalt, musste ich das machen. Wie oft seht ihr euch denn jetzt heute, also aktuell noch? So gar nicht, weil er ja wieder da hinten ist. Mhm. Er ist ja nicht am Ort, er hat sich da hinten eine Wohnung genommen, dass er in der Nähe von ihm ist. Mhm. Aber ihr habt telefoniert ab und zu miteinander? Wir telefonieren und ich muss wirklich sagen, und ich muss euch dazu sagen, ich weiß nicht, wie lange das schon lief. Ich habe dann hier festgestellt, dass er auch alkoholkrank ist und jetzt erst bevor er ausgezogen ist, musste er zum Entzug hier. Ach, das hast du nicht gemerkt, das Ehefrau? Nein, ich weiß ja nicht, was da in der Woche ablief. Er war so, nur zum Wochenende hier. Das heißt, am Wochenende hat er sich da... Hat er dann wohl mal... Gut, er ging hier zum Knobeln, er hat sich ein paar getrunken, aber ich habe mir da echt nichts bei gedacht. Also hast du gerade gesagt, es ist dir gelungen, oder du hast jetzt trotz dieser ungeheuren Verletzung, die dir zugefügt worden ist, Frieden mit ihm geschlossen. Ja. Wie kam das? Ja, wie kam das? Er hat dann, wir mussten gedrungenerweise wegen dem Unterhalt ein paar Mal telefonieren, da hat er gesagt, er unterschreibt nicht, er legt sich nicht fest. Mhm. Da habe ich gesagt, mal lieber hör zu, so geht das nicht. Und dann, ich habe mir hier eine Rechtsanwältin genommen, die ihm geschrieben hat. Da hat er sich dann auch erst sehr darüber aufgeregt, dass ob man sich nicht so einigen kann. Ich sage, da verlasse ich mich nicht drauf. Ich sage, naja, bin ich die Gelackmeierte. Und dann ist er hier hingekommen. Das war seiner Mutter gewesen. Dann sind wir hier beide bei der Rechtsanwältin gewesen. Und habt euch dann arrangiert miteinander? Da war es eher sehr schwierig. Da haben wir uns noch gar nicht so arrangiert. Mhm. Da sind wir also auch ziemlich im Bösen auch wieder auseinandergegangen. Und dann rief er aber dann ein paar Mal an, dann schrieb er dann, dass das, hat er es dann unterschrieben, dass das alles in Ordnung war, dass ich dann auch damit zu den Ämtern gehen konnte und versuchen konnte, Geld zu bekommen, was nicht geglückt ist. Aber hat er denn mal zu dir auch gesagt, dass ihm das leid tut und dass er sich schämt für das, was er dir angetan hat? Es tut ihm nicht leid, er ist halt so, sagt er, aber er hat dann eine Zeit versucht, mich wieder zu bekommen. Ich wäre doch wohl die einzige Frau. Ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, wie er hier ausgezogen ist, ist meine Tochter gekommen und hat gesagt, so Mama, hier wird die Wohnung umgeräumt, du machst jetzt was an dir. Hm. Ich muss sagen, ich war sehr viel stabiler. Hm. Ich hatte also Größe 46, 48 und trage jetzt 38. Aber für dich ist das Thema vom Tisch, mit dem Mann möchtest du nie wieder zusammen sein. Nein, auf keinen Fall. Ich habe gesagt, gute Freunde, schließlich 32 Jahre schmeißt man nicht so einfach in die Mülltonne. Mhm. Und wir haben 3 gemeinsame Kinder. Mhm. Man kann es nicht so wegwischen. Wir haben Frieden geschlossen und ich habe gesagt, wir können Freunde bleiben, wir können zusammen mal telefonieren, was meine Jungs gar nicht verstehen. Lebt er denn jetzt mit einem Mann auch zusammen? Ja, die haben getrennte Wohnungen. Getrennte Wohnungen, aber er hat eine Beziehung. Immer noch zu diesem jungen Mann. Mhm. Ja, ja. Die größte Niederlage deines Lebens. Das kann ich mir vorstellen. Nach 32 Jahren gesteht dein Mann dir, dass er schwul ist. Ja. Ich wünsche dir für die nächsten 32 Jahre alles Gute und ehrliche Menschen vor allen Dingen um dich herum. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Tschüss, Marlene. Tschüss. 17 Jahre. Und er heißt Christoph. Guten Morgen. Morning. Hallo, Christoph. Ja. Deine größte Niederlage. Ja, meine größte Niederlage. Ja, die ist so vor 2 Jahren gewesen. Mhm. Da war ich, habe ich mich in ein Mädchen verliebt. Mhm. Und ja, so passiert war, ich war auf dem Schulhof, da mit meinem Kollegen, da habe ich angeraucht und dann sind so, man guckt die Leute hinten an und da habe ich so ein Mädchen gesehen, also die war auch schon länger auf der Schule da. Mhm. Und da habe ich erstmal richtig wahrgenommen, so habe ich gesagt, boah, die sieht ja toll aus. Ja, und da bin ich natürlich total in die verliebt erstmal. Mhm. Ja, ist klar. Ja, und dann habe ich natürlich auch meinen Kollegen so erzählt. Die haben das Kontakt für sich behalten. Und dann saßen wir immer so im Aufenthaltsraum und sie saßen auf Treppe und die haben die einfach zu mir hingezogen. Was haben die? Die haben die einfach zu mir hingezogen. Also so einfach so immer angesprochen, sagt mal mit so und haben die zu mir auf die Bank gesetzt. Mhm. Ja, ich wusste gar nicht, was ich jetzt sagen sollte. Mhm. War ich dann in meinem Traum, ne? Gut, also dann saß dieses Mädchen neben dir auf der Bank. Ja. So, und dann? Was war dann? Ja, ich habe natürlich kein Wort rausgekriegt, erst später so. Und da habe ich so gefragt, ja, hast du mal Lust, mit mir mal was zu trinken zu gehen oder so? Mhm. Ja, gut, hat sie gesagt, so, ich überleg's mir mal. Gut, also, und dann waren Sommerferien. Und dann haben wir gesagt, also Mensch, wenn du die kriegen willst, dann musst du noch was ändern. Mhm. Weil die auch so ein bisschen älter war als ich. Wie viel älter denn? Ja, also ich war da, wie alt war ich da? 16, glaube ich. Ja, 16 war ich da. Nee, du musst dann 15 gewesen sein, wenn das vor 2 Jahren war. Du bist jetzt 17. Ach ja, ja, gut, 15. Mhm. Das waren. Und wie alt war sie? Ja, sie war 17 da. Mhm. Ja, und ich war dann zum Blick. Was? Du warst zum Blick? Mhm. Ja. Ihr Lieben, ich sag mal irgendwo ganz zwischendurch, wenn ihr, Christoph, entschuldige mal eben kurz. Wenn ihr einen Festanschluss habt, ruft uns bitte über Festanschluss an. Der Christoph, du bist über Handy, ne? Ja. Ja, es ist so schwer zu verstehen. Es ist sehr mühsam für mich und auch für die Zuschauer und Zuhörer, dem zu folgen, weil die Handyleitungen, Verbindungen sind in der Regel nicht gut. Ich sage das jetzt nur mal so zwischendurch. Bitte ruft auf dem Festnetz an, wenn es irgendwie geht. Christoph, du warst dick. Du hast deine Traumfrau gefunden mit 15 Jahren. Du warst ziemlich dick. Wie ging's weiter? Ja, in Sommerferien habe ich abgenommen. Mhm. 20 Kilo so. Mhm. Und extra für die Frau. Bitte? Extra für die Frau. Ja. Mhm. Ja, ich war so verschossen in die und ich habe abgenommen. Und dann hat also das schon mal geändert. Und ja, da habe ich die Werbung ein bisschen angesprochen, so, hast du das überlegt oder so, gehen wir mal trinken. Mhm. Hat sie dann, hast du mir leid, du bist nicht mein Typ und so. Und ja, und da habe ich das einfach so weiter versucht, mal so, ja, zum Beispiel irgendwie zu gefallen. Die mal wieder anzureden. Ich verstehe dich nicht richtig. Wir können das nicht fortsetzen. Also ich habe es nur mitbekommen, dass du für dieses Mädchen 20 Kilo abgenommen hast in den, in den Sommerferien. Und danach der Sommerferien wollte die dich gar nicht haben. Ja. Und ist denn irgendwas nochmal zwischen euch daraus geworden? Nein, eigentlich nicht. Das war also die große Niederlage, dass du dich so angestrengt hast. Ich meine, 20 Kilo in Sommerferien ist schon eine ganze Menge. Geh ja noch weiter. Fass es mal ganz kurz zusammen, sonst kriegen wir das nicht hin mit der Leitung. Mach mal ganz, ganz knapp. Ja, also. Sie ist dann noch ein Jahr weiter zur Schule gegangen. Mhm. Halbes Jahr ungefähr noch. Mhm. Und ich habe mich da so noch angestrengt, so in diesen ganzen Jahren auch irgendwie der noch so gefallen, die mal wieder anzureden. Mhm. Und das andere haben auch Kollegen was für mich gemacht, so, wenn ich mal nicht da war, mal so gefragt hier. Also du hast ein Jahr dich noch bemüht und was ist dann daraus geworden? Nichts. Gar nichts. Die große Niederlage von Christoph. Ja. Wir müssen leider aufhören. Es geht mit der Leitung nicht, Christoph. Alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss. Mensch, ist das anstrengend. Ich muss mich gut konzentrieren auf dieses Gerausche. Nadine. Nadine ist 42 Jahre alt und hoffentlich klar zu hören ist. Hallo? Ja, hallo, guten Morgen. Ich hoffe, du hörst mich klar. Perfekt. Deutlich. Na, siehst du, und das bei der Wärme. Ja. Nadine. Ja. Wir unterhalten uns auch über deine größte Niederlage. Ja, richtig. Mhm. Ja, meine größte Niederlage war die Kapitulation vor mir selbst. Meine Stimme wird ja einiges sagen. Ich wollte gerade sagen, die Stimme klingt nicht so sehr weiblich. Ja, gar nicht. Naja. Ist nicht schlimm. Ja, richtig. Ich habe also 36 Jahre meines Lebens als Mann verbracht. Ja. Habe in dieser Zeit meine Traumfrau kennengelernt, geheiratet, 12 Jahre mit ihr verheiratet gewesen. Mhm. Eine Tochter, die jetzt mittlerweile fast 13 wird, und habe dann mit 36 eine Geschlechtsangleichung vorgenommen, bei der mir meine damalige Frau wahnsinnig geholfen hat. Mhm. Also Angleichung im Volksmund sagt man so Geschlechtsumwandlung. Nee, das gibt es nicht. Nee, ist klar, aber ich sag's nur mal so zur Übersetzung. Ja, okay. Mhm, gut. Also du hast dich operieren lassen von Mann zu Frau. Frau, richtig. Mhm. Ja, und irgendwann. Den Fehler habe ich zum Teil auch selber gemacht. Heute weiß ich das, damals habe ich das nicht so gesehen. War dann Schluss und sie hat sich von mir getrennt. Mhm. War das denn vorher nicht absehbar? Habt ihr darüber nicht geredet? Doch. Es war eigentlich klar, dass wir zusammen waren. Weil also das hätte ja bedeutet, dass deine Frau auch lesbisch ist. Genau das ist der Fall, ja. Und sie sagte, sie hat eigentlich nie den Mann in mir gesehen. Eigentlich immer die Frau. Und von daher war es eigentlich klar, dass wir zusammenbleiben. Und warum hat sie dich dann nach der Operation verlassen? Ja, nun, ich habe in der Selbsthilfegruppe auch eine Betroffene kennengelernt und der ging es eigentlich ein bisschen schlechter als mir selbst. Die hatte also auch kein Dach über dem Kopf mehr und war in einer Umschulung zu der Zeit. Das heißt, du hast mit einer anderen Frau was angefangen? Ich nicht, nein. Und standen die Ferien ins Haus und sie wohnte dort im Internat, in diesem Umschulungszentrum, in dem ich jetzt übrigens auch bin. Und wusste nicht wohin und ich habe sie halt mit Einverständnis meiner Frau mit nach Hause gebracht und war leider zu der Zeit sehr viel mit mir selbst, zu viel mit mir selbst beschäftigt, wie ich heute weiß. Und da ist es dann halt wohl zwischen den beiden. Ach, passiert. Zwischen den beiden? Genau. Ich war gerade auf der falschen Fährte, ich dachte zwischen dir. Nee. Ach so, wie tragisch, tragisch. Letztendlich hat deine Frau, als du Mann warst, die Frau in dir gesehen. Und als du endlich Frau warst, hat sie sich in eine andere Frau verliebt. Ja, so ungefähr. Ja. Das war für dich aber wahrscheinlich ein super Hammer, ne? Oder? Es ist heute noch, weil ich komme von der Frau nicht los. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt ja ganz scharf mal denken, du bist jetzt eine Frau, aber du bist jetzt lesbisch. Richtig. Mhm. Ja. Die Natur spielt schon manchmal verrückt, ne? Was für Kapriolen das sind, ne? Da ist ein Mann und der steht, ne? jetzt ist Frau und dann lesbisch. Ja. Aber so ist es nun mal, ne? So kommt es halt. Damit muss man rechnen. Und du trauerst heute deiner ehemaligen Ehefrau noch nach? Ja. Sehr. Habt ihr denn Kontakt miteinander noch? Ja, durch unsere Tochter. Wir wohnen auch im gleichen Ort. Ich bin also auch nicht vom Ort weg. Mhm. Meine Tochter ist also auch sehr viel bei mir und dadurch haben wir zum Glück auch noch mittlerweile wieder einen relativ guten Kontakt. Mhm. Ja. Würdest du jetzt als größte Niederlage für dich bezeichnen, dass du diese Frau verloren hast? Oder dass du so lange im falschen Körper leben musstest und nicht frühzeitig gesagt hast, ich ändere was daran? Ersteres, weil wenn ich es früher geändert hätte, hätte ich diese Frau nie kennengelernt. Mhm. Mhm. Also von daher, gut, es war lange Zeit eine Qual, aber die Jahre mit ihr haben das alle mal wieder weggemacht und die waren einfach schön. Ist denn deine Frau mit dieser Frau noch zusammen? Ja. Mhm. Habe ich es gerade richtig verstanden, dass diese andere Frau, mit der sie jetzt zusammen ist, auch ein transsexueller Mensch ist? Mhm. Auch. Ja, richtig, ja. Verrückt. Leben ist so. Und du hast keine neue Liebe gefunden? Ich hatte eine Beziehung zu einem Mann, einen Freund von uns beiden, den wir elektronisch kennengelernt haben. Und elektronisch kennengelernt? Elektronisch, ja, via einer Mailingliste, das ist sowas ähnliches wie E-Mail. Ach so. Mhm. Und wir waren fast 5 Jahre zusammen, aber... Wie, da warst du mit einem Mann dann doch jetzt, obwohl du eigentlich eine Lesbe warst? Ja, man muss es ja mal testen, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie soll ich sagen, letztendlich war es nicht das, was du gesucht hast. Und richtig. Die Liebe zu deiner ehemaligen Frau ist immer noch sehr präsent und da. Mehr als präsent. Mehr als präsent. Ja. Nadine, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke von ganzem Herzen. Ich danke dir und mach weiter so. Ich finde deine Sendung einfach Wahnsinn. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Anna ist jetzt hier. Anna ist 65. Ah, hallo. Hallo Anna, 65 Jahre alt. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner erfolgreichen Sendung. Ich danke dir herzlich, Anna. Und du wolltest mir auch von deiner größten Lebensniederlage erzählen. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe vor etwa 10 Jahren das Rauchen angefangen, aber nur ganz leichte Zigaretten und fand, dass das nicht gesund ist. Mhm. Und habe spontan vor 3 Jahren aufgehört. Mhm. Und dann war ich so süchtig doch. Und dann sagte mein Arzt, nehmen Sie Nicotinell. Nicotinell, was ist das denn? Nicotinell, das ist Nikotinkaugummi. Nikotinkaugummis? Ja. Aha. Und die sollen einen entwöhnen? Die sollen einen entwöhnen, das ging ja auch wunderbar. Ja. Das ging sofort. Aber jetzt bin ich nikotinellsüchtig. Ach du lieber Himmel, seit 3 Jahren... Nicht los! Seit 3 Jahren jetzt schon? Ja, und ich komme nicht los. Wie viel Kaugummis am Tag... Ich ärgere mich so über mich. Das glaube ich. Wie viel Kaugummis am Tag kaufst du denn? Ja, so viel Kaugummi wie Zigaretten, 10 bis 20. Also im Prinzip... Manchmal komme ich auf 5 und dann ist schon wieder der Pegel runter mit Nikotin und dann ist am nächsten Tag wieder mehr. Also sind die... Im Prinzip doch genauso gesundheitsschädlich wie die... Nein. Was nicht? Das Krebsrisiko des Rauchers entfällt, die Giftstoffe entfalten. Mhm. Es ist nur reines Nikotin und Nikotin ist ja nicht gesundheitsschädlich. Ach, reines Nikotin ist nicht gesundheitsschädlich? Reines Nikotin in geringen Mengen ist nicht gesundheitsschädlich. Wusste ich auch noch nicht, lerne ich jetzt hier mit. Aber Rauch ist das, was beigemischt ist. Das ist so gesundheitsschädlich. So, jetzt bist du aber abhängig von diesen dusseligen Kaugummis. Kaugummi, und das ist genauso teuer wie das wie sie rauchen Zigaretten. Hast du denn auch da schon einige Versuche unternommen, von wegzukommen? Ja, das mache ich dauernd. Ich bin eifrig bemüht, aber mir ist es noch nicht gelungen. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich habe aber keinen schlauen Ratschlag, weil eine, wie heißt dieses Kaugummi? Nicotinella? Nicotinell. So eine Abhängigkeit habe ich noch nie gehört hier in meiner Sendung. Vielleicht könnte uns ja vielleicht der ein oder andere mal anrufen, der damit Erfahrungen hat. Das wäre toll. Um dir einen Ratschlag zu geben. Ja, das wäre toll, wenn du mir das weitergeben. Das machen, würden wir machen, Anna. Also wenn jemand anruft, der auch Nicotinell abhängig ist, ne, so war es ja, der möge bitte hier anrufen. Oder wir können uns auch vielleicht morgen hier in der Sendung nochmal unterhalten. Ja, und, das wäre prima. Um Anna da einen schauen Ratschlag zu geben. Ist eine Psychologin da? Möchtest du die nochmal sprechen? Ja, bitte. Dann machen wir das. So, leg mal auf, wir rufen dich gleich zurück. Tschüss, Anna. Danke. Tschüss. Jetzt habe ich den Marc dran und der ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Marc. Ja. Erzähle mir von deiner Niederlage. Mach mal leiser, Ossi. Ja, einen Moment. Mach mal leiser, Ossi. Ja, mein Kollege sollte kurz leiser machen. Ja. Das war so. Ja, wir waren in Homburg. Mhm. Das hatten wir ein Fußballturnier gehabt. Mhm. So mehrere CODs. Mhm. CODs ist sowas wie Christliches Jugenddorf vom Arbeitsamt aus. Mhm. Und da hatten wir Fußballtraining gehabt mit mehreren Mannschaften aus verschiedenen Orten. Ja. Und ja, da waren so 35 bis 36 Mannschaften. Mhm. Und da sind wir 32. geworden, einer von den letzten. Mhm. Und das war, ich sag mal so, war meine größte Niederlage. Also die größte, natürlich, man kann es auch sportlich natürlich sehen, die größte sportliche Niederlage. Wir haben uns bemüht da, wir haben uns angestrengt. Wir haben trainiert, wie es geht, nicht mehr. Also seid ihr ja durchaus vergleichbar mit unserer Nationalmannschaft, ne? Die hängen ja auch ganz hinten. Ja, kann man so sagen. Ne? Also ihr seid wahrscheinlich nicht besser und nicht schlechter als die Jungs. Hast du das denn mitverfolgt jetzt und warst du auch entsetzt? Ne, heute? Ja, klar. Ja, heute habe ich nur das Ende gesehen. Das fand ich auch scheiße. Hast du nicht das ganze Spiel gesehen? Ne, das ganze Spiel nicht. Aha. So. Aber das Ende habe ich auf jeden Fall gesehen. Und was denkst du dazu? Ja, die haben scheiße gespielt. Mhm. Geschieht es ihnen recht jetzt, dass sie rausgehen? Nee, nicht geschieht, also, dass sie jetzt wieder nach Hause fahren sollen, finde ich scheiße. Ja. So, jetzt hast du da, was du gerade erzählt hast, in Bad Homburg auch diese große Niederlage eingesteckt. Was habt ihr dann dagegen getan? Besonders trainiert, besondere Sachen gemacht oder wie? Ja, wir haben nur noch trainiert. Mhm. Jetzt vor kurzem hatten wir auch ein Turnier gehabt, da sind wir, waren 12 Mannschaften, da sind wir 12. letzter geworden. Mhm. Ja, und da haben wir auch trainiert. Von 12 Mannschaften seid ihr auch letzter geworden? Ja, auch letzter geworden. Hat also nicht viel genutzt, ne, das Training? Ja. Aber das waren auch gute gewesen, waren so richtige Mannschaften gewesen. So, Marc, du bist ja nun Fußballkenner, ne, höre ich schon. Obwohl du heute das Spiel gar nicht ganz gesehen hast. Was sind denn deine Wünsche jetzt an die deutsche Nationalmannschaft? Ja, dass sie genauso, dass sie auch besser trainieren sollen. Das ist klar. Wer soll denn Trainer werden? Wer Trainer werden soll. Mhm. Rebeck ist ja nun aus dem. Der ist ja nur raus. Gehe ich mal von aus. Ja, klar. Ja, wieder Berti Fuchs oder. Na, der ist ja nur. Das ist ja Franz Beckenbauer. Aber das sind ja nur alles alte Gestalten. Die waren ja schon mal da. Ja, aber der Franz Beckenbauer, der konnte das am besten. Meinst du? Und wer sollte Kapitän werden der Mannschaft, der neuen Kapitän? Ja. Lothar Matthäus. Aber der ist doch nun auch wirklich ein Auslaufmodell. Ja, der ist aber wirklich einer von den guten Spielern. Mhm. Okay, Marc, das war deine Einschätzung. So ganz dezidiert war sie nicht, finde ich, aber okay, so ist es nun mal. Danke für deinen Anruf und viel Erfolg beim Fußballspielen. Ja, du hast eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Markus Liebetanz. In einigen Programmzeitschriften steht, dass wir morgen im Fernsehen etwas später sind. Das stimmt Gott sei Dank nicht dieses Mal, sondern wir sind pünktlich morgen auch im WDR-Fernsehen und pünktlich natürlich im Radio, Rheins Live. Morgen haben wir eine offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Dann ist Feiertag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und dann nächste Woche beginnt unsere Sommerpause. Also wir haben jetzt noch zwei Sendungen noch, genau morgen und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ist das heute eigentlich die kürzeste Nacht des Jahres? Ist es heute oder morgen? Ich weiß nicht. Egal. Eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.